Und heute möchte ich anknüpfend an die gestrige Sitzung, die ja darin bestand, zu erläutern, was eigentlich dialektische Denkweise im Unterschied zu anderen Denkweisen bedeutet. An diesem Faden möchte ich noch etwas bleiben, weil es hier darum geht, zu fragen, und das ist natürlich die große Frage der Philosophie und der Soziologie, was ist Wirklichkeit? Was sind die Dinge? Wie verändern sie sich? Wie kann ich deren habhaft werden? Wie komme ich an die Wirklichkeit? Ich hatte ja dieses Hegel-Zitat gebracht, in dem er sagt, Wahrheit ist die Übereinstimmung des Inhalts mit sich selbst. Das muss aber bedeuten, dass er einen spezifischen Begriff von dem hat, was die Dinge sind. Und sich dessen vergewissern kann, auf der Grundlage einer Auffassung, in der das Allgemeine schon gesichert ist und er nur das Besondere noch sichtbar machen muss. Aber die Philosophie im beginnenden 20. Jahrhundert, soweit sie eine nicht durch völligen lebensphilosophischen Irrationalismus bestimmte Philosophie ist, bemüht sich um die Frage, was ist Wirklichkeit? Was sind die Dinge? Wie komme ich an die Dinge ran? Was kann ich an ihnen erkennen? In vielfachen Varianten. Husserl, nicht Edmund Husserl, ist der große Philosoph des beginnenden Jahrhunderts, kann man sagen, der die Phänomenologie entwickelt hat. Das phänomenologische Denken. Zu den Tatsachen, möglichst direkt zu den Tatsachen. Wie komme ich im direkten Blick zu den Tatsachen? Er nennt das Noemata, Noema, Noemata, das Wesen der Tatsachen. Ich will ja nicht das Einzelne aufraffen. Ich will ja nicht die disparate Wirklichkeit beschreiben. Das wäre ja empirisch. Wie kann ich als Philosoph der Wirklichkeit mächtig sein, ist die entscheidende Frage. Hegel hatte noch gesagt in seiner Vorlesung 1920 in Berlin, die Wirklichkeit hat keine Kraft in sich, dem Geiste zu widerstehen. Sie muss sich aufschließen. Das war die Überzeugung von Hegel. Was schließt sich zu Beginn des Jahrhunderts auf? An Wirklichkeit. Die Phänomenologie Husserls bestimmt einen großen Teil der Entwicklung des philosophischen Denkens im 20. Jahrhundert, beginnend mit Heidegger, dann aber auch Sartre und andere, Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung. Das heißt, hier haben Sie so einen Versuch, an die Phänomene heranzukommen, durch Wesensschau, so nennt auch Husserl das. Wie kann ich durch den Blick, geistigen Blick, das Wesen eines Dinges erkennen? Nicht durch empirische Untersuchung, sondern ja, durch Noesis. Noesis und Noemata. Noesis und Noema sind die Paare, um die es in der Phänomenologie geht. Adorno setzt sich mit der Phänomenologie Husserls in der Metakritik der Erkenntnistheorie sehr gründlich auseinander. Und wenn Sie das interessiert, etwas weiter interessiert, ich habe den Versuch gemacht, ich kann das hier nicht wiedergeben, in einem Band Soziologie im Spätkapitalismus, da ist ein Aufsatz von mir drin über den Soziologen Adorno, wo ich nachzuweisen versuche, dass diese Frage, diese Ding-Problematik, diese Noesis Noema Problematik bei Husserl, mit der sich schon der Schüler Adorno auseinandersetzt, entscheidend ist dafür, dass er den Weg zur Soziologie beschreitet. Dass gewissermaßen die Unmöglichkeit der Wesensschau ihn dahin treibt, zu sagen, wir brauchen eine zweite Wissenschaft. Die Phänomenologie ist unzureichend zu begreifen, was die Gesellschaft im Innern zusammenhält und was die Dinge überhaupt sind. Andererseits kann man sagen, dass die Reaktualisierung der Dialektik bei Adorno daher kommt, dass in den Dingen selber Widersprüche sind. Und wenn man so will, ein entscheidender Widerspruch in der Beobachtung der Welt der Dinge im Kapitalismus ist der Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert in der Ware. Die Warenproblematik wird dann auch stark bezogen bei Adorno auf die Ding-Problematik. Er ist es nicht alleine. Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein spricht auch von dieser Ding-Problematik und natürlich von der Verdinglichung. Aber dieser Widerspruch, der wird uns noch beschäftigen in späteren Phasen der Analyse der Frankfurter Schule, dass das, was da im Ding drinsteckt, in der Ware, geradezu Dialektik herausfordert. In der Ware ist das identisch, das heißt also das Abstrakte, der Tauschwert, ist etwas, eine Abstraktion, das ist ein Träger von Äquivalenten, etwas Abstraktes, und der Gebrauchswert widersprechen sich, sie sind weder identisch noch voneinander zu trennen. Jetzt aber der Schritt, und das bestimmt das geistige Klima dieser Schule, über die ich rede, dass die auf der einen Seite an einer philosophischen Tradition festhält und auf der anderen Seite sich auf die Empirie, auf empirische Sozialforschung einlässt. Ich habe bereits betont, das gibt keine philosophische Schule, die dem vergleichbar wäre. Ja, noch nicht einmal diejenigen, die im Umkreis der Frankfurter Schule sich bewegen, haben so entschieden, diese Doppeldeutigkeit, die ja viel weiter geht, also der klassische Schüler, als den ich mich betrachte, des Frankfurter Instituts, musste zwei Examen haben, in Philosophie und Soziologie. Das heißt, ich habe das Diplom in Soziologie gemacht und selbstverständlich in Philosophie promoviert. Das heißt, diese doppelte Ausbildung war so selbstverständlich für eben die erste Generation, die erste Ausbildungsgeneration am Institut für Sozialforschung, dass sie auch systematisch begründet wurde. Und ich möchte an diesem Punkt heute meine Erörterungen festmachen. Warum Philosophie und Soziologie gleichsam die zwei Standbeine der Gesellschaftstheorie der Frankfurter Schule sind. Und wer das eine wegnimmt, bekommt einen vielfach verblasenen Philosophen zurück. Und wer das andere wegnimmt, hat einen Empiriker, der sich vielfacher Kritik aussetzt, dass die Methoden eben doch nicht scharf genug sind. Vielleicht noch ein Wort von Adorno selbst in seiner Antrittsvorlesung. Sagt er von 1931, Mai 1931, es ist unmöglich, durch Philosophie das Ganze noch zu begreifen. Philosophie ist der Wirklichkeit nicht mehr mächtig. Das würde wenn es so wäre, die alte identitätsphilosophische Linie fortsetzen. Aber die geistesgeschichtliche Situation, die gesellschaftliche Situation, alles spricht dafür, dass wir nicht mehr einfach fortsetzen können, was wir an Tradition übernehmen. Die Welt ist zerfallen in ihre Bestandteile. Und die Anstrengung des Geistes, so etwas wie einen inneren Zusammenhang in der Theorie wiederherzustellen, ist eine andere als das, was bei Hegel und Kant und so weiter die Überzeugung von einer mehr oder weniger intakten Welt gewesen ist. Das ist ja eine große Anmaßung von Adorno und Horkheimer, etwas, was geschichtlich auseinandergefallen ist, wieder zusammenbringen zu wollen. Es ist auch immer wieder kritisiert worden, dass sie weder richtige Soziologen noch richtige Philosophen sind. Was ist da auseinandergefallen? Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte von Soziologie und Philosophie im 19. Jahrhundert. Ursprünglich sind ja alle Fragen, die es mit Gesellschaft zu tun haben, im Korpus der praktischen Philosophie oder der politischen Philosophie mit enthalten. Man kann, wenn man über die Stadtgründung in der Antike redet, sehr wohl das, was in der Politeia bei Plato enthalten ist, wo er sagt, also wie wird eine Stadt gegründet, als eine Aufnahme empirischer Materialien, der hat das beobachtet, dass ihm berichtet, wie eine Stadt gegründet wird. Und die ganze Philosophie Platos ist voll mit gesellschaftlichen Bezügen. Über das Wohlergehen der Polis, über das, was die Wächter sind, was die verschiedenen Stände sind, die Aufgabe der Philosophen und der Künstler und so weiter. Das heißt, gesellschaftliches, soziologisches Bewusstsein, wenn man so will, durchherrscht die ganze traditionelle Philosophie. Bis hin zu Hegel, in dem noch einmal ein riesiger Korpus entsteht. Man kann sagen, Hegel ist der letzte Philosoph, in dem die ganze Welt noch einmal enthalten ist, aber subjektiv begründet, durch das Subjekt gegangen. Der ganze Kosmos, der ganze Wissenskosmos ist enthalten. Da ist keine Lücke. Das ist auch der Einwurf gegen den Idealisten Hegel, der glaubte, nichts vergessen zu haben. Ein paar Schrammen gibt es in Hegels Geschichtsphilosophie, wo er nicht so genau weiß, ob Geschichte als das Fortschreiten im Bewusstsein der Freiheit wirklich ein Fortschreiten gewesen ist oder ob der Weltgeist auf der Stelle getreten hat. Nämlich im Peloponnesischen Krieg und 30-jährigen Krieg ist er nicht so sicher, ob die Ergebnisse das lohnen, was hier eingesetzt wurde. Das sind zwei, also etwas klug würde man sagen, kontingente Stellen. Also was nicht so in der Logik der Entwicklung liegt. Aber sonst ist der Kosmos, Natur, Gesellschaft, Menschen, Familie, sie haben den ganzen Korpus möglicher Bezüge zur Wirklichkeit enthalten in diesem System. Aber der Protest gerade nach Hegel, nach Hegels Tod, der Diversifikationsprozess im Denken nach Hegels Tod, nicht? Die Theologen ziehen sich ihre Teile raus, die Philosophen, die Linkshegelianer nehmen die politischen Teile von Hegel. Es findet eine Art Leichenfledderertum im Nachhegelianismus und das ist der Vormärz. Also das geht auf die 48er Revolution statt. Man kann Marx und Engels als Linkshegelianer bezeichnen, sie haben sich auch so bezeichnet und so weiter. In dieser Zeit entsteht das, was man Soziologie nennt. Nicht Kant als erster, Auguste Kant, der rebelliert gegen die metaphysische Auffassung der Gesellschaft und sagt, wir müssen den Esprit positiv nehmen, um so etwas wie eine Wissenschaft von der Gesellschaft zu entwickeln. Eine Wissenschaft von der Gesellschaft möglichst weg von allen spekulativen Elementen. Das heißt, Kant vollzieht die Trennung der Philosophie von der Soziologie als erster, Auguste Kant, als erster von ihm stammt auch das Wort Soziologie, der Begriff Soziologie. Es ist ja eine Wissenschaft, ja, von der Gemeinschaft, Sozius ist der Gefährte, der Nachbar, derjenige, der mit einem etwas macht, ein gesellschaftliches Wesen, sozial bezogen auf die Gemeinschaft. Das heißt, hier entsteht Soziologie als positive Wissenschaft und als Abgrenzungswissenschaft zur philosophischen Spekulation. Das heißt, Soziologie wird allmählich unter die Legitimationszwänge von Erfahrungswissenschaften gesetzt. Das Wissen von der Gesellschaft ergibt sich nicht aus dem Gesamtkorpus des Wissens über den Menschen, über die Natur, über alle anderen Dinge, sondern ist ein Spezialwissen. Es entsteht die Fachwissenschaft Soziologie in dieser Zeit. Und wie immer bei der Entstehung von Fachwissenschaften sind es zwei Suchbewegungen. Die eine Suchbewegung ist die Suche nach dem Gegenstand. Die zweite Suchbewegung, die Suche nach der Methode. Die Suchbewegung nach dem Gegenstand in der Soziologie ist immer schwierig gewesen. Was ist der spezifische Gegenstand der Soziologie? Natürlich kann man sagen, was ist der spezifische Gegenstand der Biologie, der Physik, der Chemie, der Medizin. Alle haben ihre Gegenstände. Deshalb ist das Tasten, was ist eigentlich der soziologische Gegenstand, völlig identisch mit der Geschichte der Soziologie. Jede Soziologie definiert einen anderen Gegenstand, als Hauptgegenstand, als wesentlichen, ihn auskennzeichnenden Gegenstand. Zum Beispiel sagt dann Durkheim in der Entwicklung der Soziologie etwas später in Frankreich, auch da noch einmal spezifische Ausprägungen. Traiter les faits sociaux comme des choses. Das ist Soziologie. Betrachten die Gegenstände, die sozialen Gegenstände, faits sociaux, wie Dinge. Comme des choses, wie Sachen. Und für ihn hat Soziologie, tritt soziologische Forschung dann ein, wenn der Mensch erfährt, dass etwas wehtut. Contrainte sociale nennt er das. Der soziale Zwang ist eigentlich Gegenstand der Soziologie. Also nicht der kontraktuelle, also wo freie Individuen zueinander treten und Verträge schließen, da sind sie frei, also weitgehend frei, sondern wo sie unter Zwang stehen. Was wehtut, kann man sagen, ist Gegenstand der Soziologie für Durkheim. Aber im Prozess dieser Soziologie geht es immer auch darum, welche Methoden. Und Sie können die Geschichte der Soziologie auch unter den Gesichtspunkten des Fortschritts im Schleifen und Wetzen und Schärfen von Methoden sehen. Immer ist der Einwand des nachkommenden Soziologen gegen den Vorgänger dass seine Methoden nicht scharf genug sind. Oder, noch deutlicher gesprochen, dass er mit mythologischen Resten, also philosophischen Resten, behaftet ist. Kant war stolz darauf, dass er das Drei-Stadien-Gesetz gefunden hat, als positives Gesetz. Er sagt, das erste Stadium der Menschheit ist ein feudal-kriegerisches. Das zweite Stadium ist ein kritisch-zersetzendes, wozu Aufklärung und alle diese Dinge gehören. Und das dritte Stadium ist das der Wissenschaft und der Industrie als friedliches Stadium. Drei Stadien. Aber es ist eine geschichtsphilosophische Konstruktion. Das haben alle nachfolgenden Soziologen bemerkt, und Durkheims Einwand gegen Kant ist, dass er hier einen Rest der Philosophie mitschleppt. Das heißt, der Entmythologisierungsvorwurf ist der entscheidende Vorwurf in der Geschichte der Soziologie, dass die Methoden nicht völlig aufgeklärt, durchsichtig, rational, technisch sind und damit mythische Gegenstände mitgeschleppt werden. Diese Geschichte der Soziologie entwickelt allerdings einen eigenen Forschungsbereich, ausgehend von der Statistik. Le Play und andere entwickeln statistische Methoden, die sind auch zum Teil im Merkantilismus, also früher schon entwickelt, und natürlich immer stärker Befragungsmethoden, Interview, Beobachtung, auch Gruppendiskussion. Selbst Marx hat sich an einem Punkt, das war nicht die glücklichste Erkenntnis, die er hatte, über eine Enquête ouvrière entwickelt. Das heißt, ein Befragungsbogen über die wirkliche Lage der Arbeiter. Er hat mehr durch Beobachtung und Theorie und durch die Hinweise von Engels aus den Betrieben erkannt, als durch diese Enquête ouvrière, die aber am Anfang der empirischen Sozialforschung auch steht. Statistik ist ein wesentliches Instrument dieser Methodenvielfalt in der empirischen Sozialforschung, auf die ich hier im Einzelnen nicht eingehen will. Wichtig für mich ist, dass das Klima, in dem Horkheimer und Adorno, also nehmen wir das Klima 1920, also in den 20er Jahren, konfrontiert ist, ein gespaltenes, geistesgeschichtliches Klima ist, in dem das, was die Gesellschaft berührt, zunehmend entweder in die Sozialpolitik oder die Arbeiterpolitik, das heißt den Parteien zugeordnet wird, oder allmählich in die Fachwissenschaften eindringt. Leopold von Wiese, ich glaube 1920, 1919 hat er einen Lehrstuhl bekommen, einen Doppellehrstuhl, noch in der neu gegründeten Universität Köln für Ökonomie und Soziologie. Da beginnt die Verfachwissenschaftlichung, also der Soziologie in Deutschland. In Frankreich ist es weiter fortgeschritten. Es sind auch die sozialen Verhältnisse in Frankreich und England fortgeschrittener. Das heißt, beide, Horkheimer und Adorno, haben es damit zu tun, dass hier zwei riesige Erkenntniskomplexe sich völlig voneinander getrennt haben. Und die abschätzige Art, in der später, also über Soziologie geredet wird, Heidegger nannte die Soziologen Fassadenkletterer, nicht, die im Grunde also nichts vom Wesen verstehen, meint er damit. Nicht, also ans Wesen nicht rankommen, also auf einem Gebäude herumklettern und wissen nicht auf welchem. Und die abschätzige Art, also der Schulphilosophen, die gewissermaßen die Gesellschaft und die Politik an sich nicht heran ließen und das eben doch also möglicherweise in ihrem Leben ernster nahmen, was der platte Ausdruck bezeichnet, Politik verdirbt den Charakter. Oder Soziologie ist Sozialismus. Also diese Verbindung Soziologie-Sozialismus ist natürlich ist sehr stark. Nicht die Kathedersozialisten und Leute, die nicht imstande sind, wertneutral zu verfahren in ihren Wissenschaften. Dieser Vorwurf eröffnet den ersten großen Streit in der Soziologie, wenn man das als Fachwissenschaft schon sagen darf, nämlich den sogenannten Werturteilsstreit Anfang dieses Jahrhunderts, in dem die Frage gestellt wird, was ist Gesellschaftsforschung? Ich vereinfache diesen Punkt etwas gegenüber Max Weber, von dem dieser Streit geführt wird. Was ist Objektivität? Das ist sein entscheidender Aufsatz. Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis. Objektivität. Was wissen wir wirklich von der Gesellschaft und wie können wir dieses Wissen gewinnen? Ist Gegenstand dieses Werturteilsstreits und Max Weber sagt ganz eindeutig, wir müssen die Bewertungen, die Werturteile von dem, was Gegenstände, Sachverhalte sind, strikt trennen. Das heißt, wir können uns kulturell orientieren an bestimmten Werten, aber sie müssen sie benennen unter Wir müssen diese Werte benennen, damit wir kontrollieren können, dass wir bestimmte Dinge unter diesen Gesichtspunkten betrachten. Das heißt, wir müssen durchsichtig machen, was Werturteile und was wissenschaftliche Objektivität ist. Selbstverständlich ist das ein Generalangriff auf alle Marxisten dieser Zeit. Auch so gemeint bei Max Weber. Für die ja gerade nun genauso wie bei Adorno die Dinge sich so entwickeln, dass sie auch eine Entwicklungsdimension enthalten, eine Wertdimension, ein Sollen. Nicht? Sie haben ja also einen Satz, den ich vorgelesen habe, wer nicht sieht, was die Dinge sein sollen, also wer das ausblendet, der sieht auch nicht, was sie sind. Das ist der entscheidende Einwand. Gegen alles, was in den Dingen selber als Sollen auftritt, wie die Dinge sein sollen. Mit anderen Worten, die Dialektik der Dinge, dieser Widerspruch in den Dingen selbst und in den Verhältnissen, wie sie sind und wie sie sein sollen, diese Dialektik, die entscheidend ist, wird in dieser positivistischen Tradition, die von Max Weber ausgeht, als unwissenschaftlich diskriminiert und bleibt es auch. Das ist noch die fortgeschrittene Position innerhalb der Entwicklung der gesellschaftspolitischen, gesellschaftskritischen Erkenntnis gegenüber reinen Empirikern. Die sagen, wir haben es gar nicht mehr mit Werturteilen oder Wertorientierung, mit dem Wertehimmel, auf den wir uns beziehen, zu tun, sondern schlicht mit der Beschreibung und Analyse und statistischen Organisation von Tatbeständen. Vieles an der beginnenden Industrieforschung verzichtet ganz auf irgendwelche kulturellen Wertbezüge und untersucht Tatbestände. Aber was sind Tatbestände? Was ist der Tatbestand? Für die Philosophen immer wieder die Frage, was ist eine Tatsache? Was ist Wirklichkeit? Hegel sagt, das Wirkliche ist vernünftig. Nur was wirklich ist, ist vernünftig und was vernünftig ist, ist wirklich. Aber was ist Wirklichkeit? Und an diesem Block arbeiten Horkheimer und Adorno und sagen, es ist beides richtig. Die Philosophie in ihrer spekulativen Tradition ist nicht des Ganzen, der Totalität der Gesellschaft mächtig und trotzdem ist sie nicht überflüssig. Also wo hält sie sich auf? Was ist ihr Aufgabengebiet, wenn sie denn diese Wesensschauen und diese Ontologie, diese Dinge alle, die durch reine Theorie erkannt werden sollen, wenn sie das nicht mehr leistet. Und Horkheimer und Adorno gehen auf den Ursprungssinn von Theorie durchaus zurück. Theoreen heißt das Schauen Gottes. Theoreen, also im Griechischen, gewissermaßen das reine Schauen des Wesens, der Wesenheiten. Aber was ist, wenn die Wesenheiten nicht mehr hinter den Dingen stecken? Und wenn die Besonderheiten der Dinge nicht einfach Realisierungsformen des Wesens sind, einer Sache, so haben sich die Thomisten das vorgestellt. Das heißt, Gattungen, die dann in Anschauung des einzelnen Baumes oder des Tieres gleichsam Exemplare eines Allgemeinen sind. Das gilt aber nur, wenn diese Universalia anterem, vor den Dingen, also die allgemeinen Begriffe vor den Dingen, hinter den Dingen breitet sich eine Art Kosmos aus, man nennt das Ontologie. Ein Sein, geordnetes Sein der Begriffe, so dass man die Einzelexemplare auch der Menschen gleichsam einordnen kann in diesen Kosmos. Nein, diese Welt ist verloren, ist zerstört, ist nicht die Vernunft mehr, die da erkennbar ist in den Dingen. Aber deshalb ist es nicht überflüssig, den Anspruch, den Erkenntnisanspruch aufrechtzuerhalten, das, was hier in der Arbeit der Gesellschaft ist und was den Zusammenhang stiftet, erkennen zu wollen. Also, die Frankfurter Schule unternimmt eine gewaltige Anstrengung, Dinge, die eine Geschichte von gut 100 Jahren haben, der Auseinanderentwicklung, systematisch so zu begründen, dass sie zusammengehören und nicht etwa Ergänzungen sind. Adorno und Horkheimer haben sich immer gegen die Und-Soziologie gewandt. Also Familie und Soziologie, Familie und Industriebetrieb. Wissen Sie was, die Verbindung, die äußerlichen Verbindungen der Dinge, sondern wir werden sehen, und wahrscheinlich dann, wenn wir den biografischen Zusammenhang etwas erläutert haben, an den ästhetischen Produktionen oder kulturkritischen, ästhetischen, möglicherweise an den musikalischen Dechiffrierungen von Adorno, wie tief hier Dialektik bezogen ist auf die Sache und die Widersprüchlichkeit der Sache, auf die sie sich beziehen, gegenüber jenen Auffassungen, dass zwischen Subjekt, erkennendem Subjekt und Objekt immer ein Drittes stehen muss. Hegel nennt das Erkennen als Werkzeug betrachten, als Medium, das die Erkenntnis ermöglicht und vertieft. Und er sagt, wenn man das dann wegnimmt, was bleibt dann übrig? Stellt sich der direkte Bezug wieder her? Oder wie ist das, wenn man das Werkzeug weg? Das ist ein zentrales Problem für die Dialektiker, dass sie diese Werkzeugbezogenheit der Erkenntnis für problematisch halten. Die medienbezogene. Also Hegel spricht hier auch vom Medium. Erkennen als Werkzeug, als Methode, als Theorie des Erkennens. Deshalb gibt es bei Hegel keine Erkenntnistheorie. Theorie des Erkennens. Sondern die Theorie des Erkennens ist das wirkliche Erkennen der Dinge und nicht eine abgezogene Schablone, in der sich das vollzieht. In der Einleitung zur Phänomenologie des Geistes heißt es bei Hegel, sie setzt nämlich Vorstellungen von dem Erkennen als einem Werkzeuge und Medium, auch einen Unterschied unserer selbst von diesem Erkennen voraus. Vorzüglich aber dies, dass das Absolute auf seiner Seite stehe und das Erkennen auf der anderen Seite. Und hier haben Sie noch einmal diese Frage, Erkennen besteht in einer lebendigen Subjekt-Objekt-Beziehung und wir können etwas dazwischen schieben und brechen, aber wir werden im Grunde nicht ganz darauf verzichten können, immer die Unmittelbarkeit wiederherzustellen, also den Blick unmittelbar auf die Dinge zu richten. Warum sind Horkheimer und Adorno in der Gründung des Instituts für Sozialforschung jetzt darauf bedacht, empirische Sozialforschung, Dokumentation der sozialen Bewegung, also viele Dinge, die damals im Schwange sind, aufzunehmen in einen Wissenschaftsbegriff, der in der akademischen Arbeitsteilung querliegt. Es ist auch klar, dass Adorno und Horkheimer, auch Horkheimer, nie einen Lehrstuhl an einer deutschen Universität bekommen hätte, wenn es nicht ein Stiftungslehrstuhl gewesen wäre. Das heißt, das Institut für Sozialforschung ist eine der Universität angegliederte Institution gewesen, aber von reichen Leuten finanziert. Deshalb ja immer wieder der Witz, der sich auch bei Brecht findet, hier sammelt sich eine Gesellschaft der Reichen zum Zwecke, die Armut zu untersuchen, deren Verursacher sie selbst sind. Das ist nicht berechtigt. Das ist nicht berechtigt. Aber es ist in dieser Zeit doch bei vielen Menschen, auch Reichen, Frankfurter Bankiers, überhaupt nicht nur Juden, aber auch, die sehen, dass die alte Welt am Zerbrechen ist und dass wenigstens dokumentiert werden soll, was abgelaufen ist im Jahrhundert seit der Aufklärung. Was gebrochen ist, was geschehen ist. Die sozialen Bewegungen sollen dokumentiert werden. Grünberg, das sogenannte Grünberg-Archiv Grünberg, der dann den Vorsitz im Institut nicht antreten konnte wegen Krankheit, hat vor allen Dingen auch eine Dokumentationsstelle einrichten wollen, also zu dokumentieren, was eigentlich gelaufen ist. Auch in der empirischen Breite der Dokumentation zu sehen, was in dieser Welt passiert. Und es ist zweitens in diesem Umkreis des Frankfurter Instituts immer stärker darüber nachgedacht worden, was die Subjektveränderungen sind, wie sich die Menschen verändert haben. Nicht nur die Verhältnisse, sondern die Menschen. Und zwar nicht nur die Intellektuellen, das wird ja dann auch 1933 sichtbar, sondern was sich innerhalb der Familie, auch der Arbeiterfamilien, der Veränderungen der Sozialisation in der Familie. Deshalb ein großes Untersuchungsprojekt, ein frühes Autorität und Familie. Später dann die Fragen also der autoritären Persönlichkeit, dieser Begriff von Erich Fromm wird dann aufgenommen für eine größere Studie. Das heißt, die Veränderungen in den Objekten, in den Dingen, die alle aufgeklärten Intellektuellen sehen, jedenfalls diejenigen, die den aufklärerischen Prozess der Philosophie mitverfolgt haben, und nicht diejenigen, die jetzt das aufkeimende Nazireich als den, wie Heidegger es noch 1951 sagt, tellurischen Akt des Aufbruchs betrachten. Die hat es auch gegeben. Sondern diejenigen, ja, die 33 emigrieren müssen, kann man sagen. Die 33 eben als Marxisten, als Psychoanalytiker, als Psychologen insgesamt, als Leute, die in den Parteien als Intellektuelle auftraten und so weiter. Wie verändern sich die Menschen? Nicht nur, dass den Menschen etwas angetan wird, ist die Frage von Horkheimer und Adorno, sondern was sie selber tun, damit die Verhältnisse so werden, ist nach der Enttäuschung über die missglückte Revolution von 1919 und dann die letzte Phase 22, 23, noch ein paar Aufstände, ist die entscheidende Frage auch an das Proletariat, das nicht mehr als Hoffnungsträger auftritt, sondern das innerlich auch zersetzt ist. Und sie beschränken sich nicht auf die politische Fragestellung der Arbeiterverräter, der Führer als Arbeiterverräter, was die alles falsch gemacht haben, sondern darauf, was verändert sich, was ist das Erbteil der bürgerlichen Sozialisation in den empirischen Individuen, auf die man die Hoffnung gesetzt hatte, sie könnten als Teile, als Handlungsteile einer Klasse die Wende herbeiführen. Man kann sagen, dass schon in der zweiten Hälfte der 20er Jahre bei fast allen aufgeklärten Intellektuellen die Frage, wer siegt, entschieden ist zu Ungunsten der Arbeiterbewegung. Das setzt jetzt einen ganz neuen Impuls. Denn mit Recht hatte Wilhelm Reich gesagt, wir brauchen nicht Psychologie, wenn wir sehen, dass ein hungernder Mensch stiehlt. Wir brauchen Psychologie, wenn wir sehen, dass er nicht stiehlt. Das heißt, wenn er gegen seine Interessen handelt, wenn etwas sich in seinem Subjekt abspielt, was wir so mit seiner Interessenlage nicht erkennen. Deshalb der Brechtsche Slogan, wer seine Interessen erkannt hat, der ist nicht aufzuhalten, falsch ist. Da hätte er mehr von Freud aufnehmen sollen. Das ist falsch. Es gibt gewissermaßen Interessenkonstellationen, die dem Einzelnen entfremdet sind. Oder noch anders gefragt, die Selbstentfremdung des Subjekts ergreift auch diejenigen, die kein Interesse haben, sich in das System zu integrieren. Also Subjekt und Objekt, geschichtlich gesprochen, treten hier auseinander oder genauer gesagt, sie nehmen beide, die Denkwelt und die Subjekte, eine theoretisch nicht richtig begreifbare Konstellation ein. An sich müsste es so sein, wie die Parolen der Sozialdemokratie, der Kommunisten in der Weimarer Republik, wer Hitler wählt, wählt den Krieg, das begriffen wird. Das sind Parolen, die sehr früh schon auftreten. Es ist nicht so, dass alle Menschen nicht wussten, dass das dahin führt. Und selbstverständlich wusste man, dass die Großindustrie, also Hitler, unterstützt und auch bezahlt und alle diese Dinge. Warum jedoch die Masse des Proletariats, nachdem deren Organisationen zerschlagen waren, völlig auseinanderläuft, individualisiert und überwiegend doch auch mitmacht, ist unverständlich und bedarf der empirischen Analyse. Warum Arbeiter, die den Internationalismus vertreten haben, Antisemiten werden, gegen Ausländer, Fremde, sich kehren. Das ist eine entscheidende Ebene für die Veränderung einer Welt, in der die alten Vernunftbegriffe nicht mehr vorherrschend sind. Dass die enge Verbindung zwischen Vernunft und Selbsterhaltung gebrochen wird. Solange die funktioniert, hatte man einen Faden, einen Leitfaden, an dem man die Dinge betrachten konnte und sagen konnte, das ist irrational und das ist rational. Man konnte unterscheiden. Und das führt weiter. Das führt dahin, dass ja der Antisemitismus in seinen fürchterlichen geschichtlichen Erbstücken reaktualisiert wird und zu einer Staatsdoktrin wird. Das ist der entscheidende Unterschied des Antisemitismus des Dritten Reichs zu allem Antisemitismus, den es vorher gab. Natürlich hat es Plünderung der Juden, Frankfurt, in bestimmten Perioden sind immer die Juden ausgeraubt worden, überfallen worden, seit Jahrhunderten. Man kann sagen, seit Jahrtausenden. Aber es ist nie eine Staatsdoktrin gewesen. Es sind immer gleichzeitig auch Juden an führenden Stellen, nicht des Staates, aber der Universitäten des geistigen Lebens gewesen. Warum, und das fragen sich natürlich Horkheimer und Adorno, warum es und was die Gründe dafür sind, dass die Masse der Menschen plötzlich einer solchen Staatsdoktrin aufsitzt und sie verweisen darauf, dass man aus bloßer geschichtlicher oder theoretischer Analyse darüber keine Antwort finden kann. Dass das sehr viel tiefer liegen muss als in dem äußerlichen Erscheinungsbild der politischen Verhältnisse der Weimarer Zeit. Und gehen ins Private. Gleichsam der methodische Ansatz ist, möglichst das Private zu untersuchen. Das gilt auch für die authoritarian personality, die privaten Äußerungen. Wie viel Mal die unbefangene Frage, nicht wahr, wie viel Mal im Leben habe ich meine Kinder geschlagen, ist wichtiger als die Option für eine Partei. Wie sind die Privatverhältnisse gegenüber dem, was sich offiziell darstellt. Und schließlich, das ist allerdings die Spitze dieser Verdrehungen der kulturellen Welt des Bürgertums, Auschwitz. Auschwitz als die Wunde, auf die sich das ganze Denken Adornos immer wieder bezieht. Nicht so, dass man sagen könnte, es wäre ganz außerhalb des Begriffs, den er vorher gehabt hätte, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass es nachweisbar ist, dass hier bestimmte Tendenzen, Wahrnehmungen, auch die theoretische Sensibilität eben dahin geht, dass in dieser Kultur, der bürgerlichen Kultur, Unheil steckt. Nicht kein Dokument der bürgerlichen, der Kultur, wie Benjamin sagt, in dem nicht ein Unheil mit verborgen wäre. Deshalb muss Adorno gerade dadurch, dass er sehr präzise auf solche Kultur eingeht und analysiert, in dem Moment, in dem sich zeigt, dass der deutsche Faschismus auf ein kollektives Unglück hinsteuert, seine theoretischen Prämissen nicht verändern. Das hat schon etwas mit einer gewissen Denkfähigkeit, Denkkraft zu tun. Heidegger hat auch nichts verändert, also wenig. Aber es ist ja auch nicht richtig gewesen, was er gesagt und gedacht er hat, jedenfalls nicht in Bezug auf den Faschismus. Und es ist auch eine persönliche Tragödie von Heidegger, dass er noch 1943, als er Karl Löwit, der als Jude emigrieren musste und einer seiner besten Schüler war, in der deutschen Botschaft in Rom besuchte und stolz sein Parteiabzeichen zeigte, was Löwit als eine unmenschliche Geste empfand. 43, wo jeder Idiot schon gesehen hat, dass das nicht haltbar ist, worauf sich das bezog. Im Übrigen, selbst Ernst Jünger hat das gesehen, damals schon, etwas früher sogar. Das heißt, wenn ich anknüpfe an den ersten, an die einführenden Versuche meiner Vorlesung, was ist Erfahrung, die von außen kommt? Was ist das Milieu, das geistige Milieu, in dem gedacht wird? Dann ist es immer eine Frage, was man zulässt. Lassen Sie zu und versuchen zu begreifen, was zunächst einmal schockierend ist? Lassen Sie das in Ihrem Denken wirken? Oder ist das zu banal? Berührt das nicht die großen Welträtsel der Philosophie? Ist das kontingent? Ist das zufällig? Kommt das hinzu? Oder ist das eine wesentliche Erfahrung? Der Faschismus, die Entstehung des Faschismus, der Antisemitismus sind prägende geschichtliche Erfahrungen für die ganze Frankfurter Schule. Zwar für alle Denker, aller. Ob es Bloch ist, ob es Marcuse ist und andere, Leo Löwenthal, für alle ist das prägend. Lässt man zu, dass heute eben in Sachsen-Anhalt etwas passiert, was offenkundig nicht ganz synchron geht, übereinstimmt mit dem, was die Erfahrungen mit dem Rechtsextremismus in Deutschland sind. Dass nämlich in allen bisherigen Wahlerfolgen von Nationalisten, Rechtsextremen, so etwas wie eine Orientierung an Personen und Parteien erfolgt. Nicht, ob sie 1961, 62 beginnt Tannen, beginnt andere, die NPD ihren Aufstieg, bis zu 10% in einzelnen Parlamenten, 4,6% bekommt die NPD 1969, also hart an der 5%-Grenze, die Republikaner in einzelnen Bereichen, aber immer Personen und Partei gebunden auch. Und jetzt erfolgt etwas, wo das nicht die geringste Rolle spielt. Man weiß die Kandidaten nicht, man weiß gar nicht, man will gar nicht wissen, wer das bezahlt hat. Man will auch die Medien nicht haben. Das heißt, ein Protest, der in einer ganz anderen Wirklichkeit abläuft, den ich für sehr bedrohlich halte als Symptom, als Spitze eines Eisbergs. Nicht, wenn man sich darüber beruhigt, dass es ein Einzelfall, dass es Sachsen-Anhalt mit der höchsten Arbeitslosenrate und verödeten Landschaften sich bezieht, sondern die Öde ist auch in anderen Bereichen da. Ich will das nur anführen, dass es auch in unserer Zeit immer wieder Ereignisse gibt, die man entweder so relativiert, dass man sagt, der Satz eines kommunistischen Reichstagsabgeordneten, nach Hitler kommen wir. Wenn der ganze Spuk vorbei ist, sind wir dran. Das ist sogar möglich. Und trotzdem ist die Welt dadurch so verändert, dass das Vergnügen darüber zu siegen nicht sehr groß ist. Und Horkheimer und Adorno haben, und da möchte ich das noch einmal systematisch beziehen auf diese Frage, Unmittelbarkeit und Vermittlung. Das sind zentrale Kategorien. Nichts in der Welt ist nicht zugleich unmittelbar und vermittelt. Nichts in der Welt gibt es, was nicht zugleich unmittelbare Erfahrungen eröffnet. Das heißt, ich muss direkt hinsehen, ich muss meine Sinne benutzen. Ich muss das, was ich sehe, auswerten, wahrnehmen. Wenn ich sehe, dass Juden in meiner Nachbarschaft verschwinden, muss ich fragen, warum? Und dass sie nicht aufs Land gefahren sind oder irgendwas anderes. Die Sinne, das Wegsehen ist ein Problem dieser gebrochenen Unmittelbarkeit. Und die Vermittlung würde darin bestehen, dass man sich Theorien macht darüber und dieses einzelne Ereignis schlicht einordnet. Anders ausgedrückt hier bei Adorno, sie gehen auch auf das Einzelne. Das heißt, sie untersuchen auch die Methode und lassen sich ein auf den methodischen Vorrat der Soziologie, wie er sich entwickelt hat, und versuchen, dieses methodische Instrumentarium interpretativ zu schärfen. Natürlich ist der Satz von Adorno verräterisch und ist auch missbraucht worden. Er sagt, in der empirischen Sozialforschung kriegt man immer nur das raus, was man vorher reingesteckt hat. Das heißt, je mehr, das ist auch positiv gemeint, also je mehr Bewusstsein, je mehr Theorie, je mehr Reflexion in der Betrachtung der einzelnen Dinge drinsteckt, desto größer ist der Ertragsgehalt der Erkenntnis, bedeutet das für ihn. Sie haben hier also eine merkwürdige Verbindungslinie in der Frankfurter Schule, einmal zwischen Theorie und Gegenstand, Theorie und Gegenstand, und zum Zweiten, was den Erfahrungsbegriff konstituiert, weil Erfahrung immer ein Stück Allgemeines ist, also über die Situation hinausgehendes. Und Sie haben gleichzeitig hier die Öffnung des Erkenntnissubjektes für das, was in ihm selber sich vollzieht. Und das bedeutet auch, dass die Beschädigungen und die Dinge, die nicht einfach am Begriff der Vernunft oder dem Leitfaden der Vernunft ablaufen, so nicht mehr unterstellt werden. Ich werde Ihnen jetzt ganz kurz erläutern, was empirische Sozialforschung für Adorno und Horkheimer ist. Und wir werden auf, wenn wir diese empirische Sozialforschung nehmen, also Untersuchung der Tendenzen des Subjekts, der Ich-Bildung und der missglückten Ich-Bildung, werden wir dann an irgendeinem Punkt der Vorlesung, ich weiß noch nicht wann, das theoretische Buch über diesen Zusammenbruch der bürgerlichen Kultur untersuchen, nämlich die Dialektik der Aufklärung. Die Dialektik der Aufklärung geht jetzt von dem empirischen Tatbestand des Zusammenbruchs aus und sagt, wir können das gar nicht nur als ein Epochenereignis in unserer Zeit betrachten, sondern wir müssen viel weiter gehen. Bis hinein in die Grundbedingungen der Entstehung von Naturbeherrschung. Das heißt mit Odysseus, das große Kapitel Odysseus in der Dialektik der Aufklärung. Lassen Sie mich heute kurz andeuten, auch hier sind nicht, das kann ich nicht ausführlich machen, dazu, da muss man ein Spezialseminar machen über die Entwicklung der Skalen, über die Entwicklung des Gruppendiskussionsverfahrens, über die Entwicklung also von tiefenhermeneutischen Interviews. Das heißt, Interviews, die Interviewtechnik ist verfeinert worden von Adorno und seinem Stab, der diese Untersuchung gemacht hat. Aber es ist immer auch versucht worden, insbesondere in der Nachkriegszeit, das Gruppendiskussionsverfahren weiter zu entwickeln und anzuwenden. Anzuwenden zum Beispiel auf das Betriebsklima. Eine Betriebsklimastudie von Ludwig von Friedeburg gibt es. Dann ist das Gruppendiskussionsverfahren auch weiterentwickelt worden in der tiefen hermeneutischen Dimension der Arbeitslosenforschung. Alfred Lorenzer hat einiges dazu gesagt. Das heißt, es gibt da eine Entwicklungslinie der Soziologie auch in Bezug auf diese Methoden. Warum die Skalen, also Skala, ich nehme dieses Wort einmal so, die Skalentechnik nennt man das auch. Die Skalentechnik besteht eigentlich darin, dass man Befragungen macht, in denen die einzelnen Äußerungen in eine Stimmungsskala gebracht wird. Das heißt, indem man die Nuancen viel stärker bewertet als meinetwegen in der Frage, naja, sind Sie Antisemit? Oder haben Sie Vorurteile gegen Ausländer? Ich meine, so primitiv, ich vereinfache das jetzt, ich will gar nicht die Kollegen diskriminieren, manchmal ist es ein bisschen so wie in der Waschmittelwerbung und natürlich hat die ganze Werbepsychologie auch etwas mit einer bestimmten Sozialforschung zu tun und ganz zweifellos ist auch empirische Sozialforschung als Meinungsforschung und Wahlforschung vielfach Auftragsforschung gewesen. Aber es geht hier wenn Sie zum Beispiel die zentrale Skala, über die ich kurz sprechen möchte, und nur die, es gibt eine Faschismus-Skala, F-Skala, eine Antisemitismus-Skala und eine dritte, die möglicherweise die wirksamste ist, eine Ethnozentrismus-Skala. Ethnozentrismus-Skala. Die Ethnozentrismus-Skala bemüht sich darum, dass häufig auch verschwiegene und sich selbst verbergende Bild eines Menschen herauszubekommen, der sehr stark auf Wir-Gruppen konzentriert ist. Wir Deutsche, nicht? Oder wir Bayern. Das heißt, Ethnozentrismus bedeutet, dass die gesamten gesellschaftlichen, politischen und sonstigen Dinge betrachtet werden unter dem Gesichtspunkt der Bestätigung oder der Verneinung der kollektiven Identität, zu der ich mich zugehörig fühle. Für Horkheimer und Adorno ist das nicht identisch mit Antisemitismus und Autoritarismus, aber in vielfachen Verbindungen dazu. Die nachfolgenden Sätze, sagt Adorno, betreffen eine Reihe sozialer Gruppen und Ansichten, denen die einen zustimmen, die anderen ablehnen und so weiter. Und es gibt jetzt so eine Stimmungsskala, schwache Zustimmung, mäßige Zustimmung, starke Zustimmung, schwache Ablehnung, mäßige Ablehnung und so weiter. Ich lese Ihnen einmal ein Statement vor, das so vorgelegt wird. Es ist eine Vielzahl von Statements und natürlich, wer ein bisschen Bescheid weiß in der empirischen Sozialforschung, immer mit Kontrollgruppen und Kontrollfragen. Also es wird nie so à la lettre genau diese Sache so genommen, wie sie da beantwortet wird. Die vielen politischen Parteien tragen dazu bei, den Blick auf die Fragen von nationaler Bedeutung zu verwirren, die Wahlkosten zu erhöhen und sie erhöhen die Gefahr der Demagogie. Aus diesen und anderen Gründen wäre es am besten, alle Parteien mit Ausnahme der beiden größten zu verbieten. Ist so ein Statement. Bin ich gar nicht so sicher, wenn man das heute fragen würde, wer da nichts sagen würde, das ist völlig richtig. Daran habe ich schon immer gedacht. Aber wenn das hier noch als Statement gefragt wird, gebe ich meine starke Zustimmung, meine mäßige Zustimmung, vielleicht eher mäßige Zustimmung, aber doch Zustimmung. Zweitens, wenn eine genügende Anzahl Neger unbedingt im Dancing eines Ortes zum Spiel einer Negerkapelle tanzen will, überlässt man ihnen das Lokal am besten eine ganze Nacht allein. Dann können die Weißen in der übrigen Zeit ungestört unter sich tanzen. Drittens, ein guter Staatsbürger sollte vor allem ein guter Patriot sein. Und seine Gesetzestreue ist weitaus wichtiger als seine eigenen Meinungen. Nicht, Sie sehen, das sind so Statements, Gesetzestreue, eigene Meinung. Also, wenn ich eine eigene Meinung habe, bin ich dann gesetzestreu noch. Ich will aber gesetzestreu sein. Das heißt, alle diese Statements, ich werde noch einige anführen, haben in sich ambivalente Aussagemöglichkeiten. Das heißt, sind nicht eindeutig. Weil sie nicht eindeutig sind, ist es notwendig, eine Skala zu entwickeln. Wenn sie ganz eindeutig sind, werden in solchen Befragungen im Allgemeinen die Substimmungen oder die Nebenstimmungen weggeschnitten. Die können aber in der Summe das Entscheidende sein. Verstehen Sie, dass im Grunde hier die Komplexität des Statements diese Entscheidung herausfordern mit starker oder schwacher Zustimmung. Es soll ja zu diesem Statement eine Zustimmung oder Ablehnung erfolgen. Und zwar möglichst ohne große Erläuterungen. Nicht? Die Interpretation kommt, soll dann ja kommen. Viertens, gewissen religiösen Sekten verbietet ihr Glaube, die nationale Flagge zu grüßen. Ihre Anhänger sollten gezwungen werden, bei einer solchen patriotischen Handlung mitzumachen. Wenn sie sich weigern, soll man ihre Gemeinschaften verbieten. Fünftens, die Neger könnten einen Gutteil ihrer sozialen Probleme selbst lösen, wenn sie nur nicht so verantwortungslos faul und unwissend wären. Zum Teil in Vereinigten Staaten entwickelt, viele Statements aber einfach auf alle Nationen übertragbar. Natürlich ist hier also das Problem der Schwarzen also sehr, sehr gewichtet, nicht als, als ein Komplex für diese. Gewiss braucht man jetzt die Frauen in Armee und Industrie, aber sie sollten an ihren natürlichen Platz im Hause zurückkehren, sobald der Krieg zu Ende ist. Es wäre ein Fehler, naja, das ist, bezieht sich wieder auf das Problem der Schwarzen. Man behandelt heutzutage Dienstverweigerer aus Gewissensgründen, Fahnenflüchtige und feindliche Ausländer viel zu mild. Das weicht die Moral auf. Wenn einer nicht für sein Vaterland kämpfen will, verdient er Schlimmeres als Gefängnis oder Arbeitslager. All da ist keine Ambivalenzen drin, oder? Nicht sehr subtil, sehe ich da nicht. Was? Ich finde das nicht sehr subtil. Also dieses Letzte oder alles? Also ein Großteil der Statements. Sagen Sie, was Sie da nicht subtil finden. Ja, also auf der heutigen, also vom heutigen Stand aus betrachtet, also ich muss es so relativieren, als dass die natürlich wesentlich älter sind, diese Fragen, ist die Frage ja, nach Moralität und Legalität, also ist es in Ordnung, eine eigene Meinung zu haben, neben den Gesetzen und sowas, finde ich schon sehr, sehr, sehr offensichtlich. Ja, ja. Es zielt für mich wenig darauf ab, sozusagen jetzt jemandem was rauszufinden, was er selbst nicht weiß, und ich finde, das ist schon ein ziemlich direkter Zugang. Sie meinen, heute würde jeder sagen, ja, eine eigene Meinung, also, muss man... Heute ist das gerade wieder auch das Querdenkertum sehr gefordert. Und insofern ist es dann schon so, dass ich das für wenig halte. Ja, aber Sie sprechen von Denkern. Aber es ist hier nicht von Denkern die Rede, sondern das sind Menschen, die völlig, also verschiedene Schulbildung haben oder auch abgebrochene, sind statistische. In diesem Sample sind statistische Durchschnittswerte nach Einwohnern also ausgezählt, also völlig, völlig quer in der Bevölkerung. Wenn Sie sagen, wer heute wird Querdenker gefordert, dann gucken Sie mal in der CDU im Augenblick, wer der Querdenker ist, den man fordert immer. Also, wenn ich eine Faschismus-Skala aufmache und dann jemanden frage, ob ich andere Leute dafür einknaste, dass sie die Fahnen nicht grüßen, dann finde ich, ist das wenig subtil. Ist doch aber richtig, oder? Der Zusammenhang ist mir klar. Das war doch nein. Lassen Sie uns mal überlegen, was Sie unter subtil verstehen. Ja, also eine Möglichkeit, dass derjenige nicht sofort erkennt, worauf ich hinaus will. Ja, aber zum Beispiel diese Frage mit der Flagge ist für die Vereinigten Staaten eine zentrale Frage. Ja gut, okay. Also ich, na, hier nicht. Sie haben ja auch keine Flagge. Es ist ja hier keine Flagge, die begrüßt wird. In den Vereinigten Staaten hat jede Schule eine Flagge. Und für die Sekten, die das nicht machen, ist das ein zentrales Problem. Aber das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist an diejenigen, die sehr wohl die Flagge grüßen und ob sie etwa das für notwendig halten, denen die Gemeinschaft, also den Verein, zu schließen. Das ist wiederum ein anderes Problem. Das ist also, wäre eine in Ihren Worten doch subtilere Frage nach den untergründigen Auffassungen, ob zum Beispiel jemand, der bestimmten offiziellen Regeln, auch symbolischen Regeln, nicht folgt, ob dem das Recht entzogen werden soll, in Gemeinschaften zu leben, ist die Frage hier. Von Kopf Bitte? Das Tragen von Kopftüchern zum Beispiel. Natürlich. Also immer wieder an ganz verschiedenen Punkten. Auch das Kruzifixurteil ist so etwas. Das heißt also, dass das Befragungsmaterial zu einer Zeit gehört, das transportiert werden müsste, ist unstrittig. Nicht? Da sind viele Elemente, nicht zuletzt auch durch die Bürgerbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Vereinigten Staaten, jedenfalls der offiziellen Zensur unterworfen. Das ist im Übrigen noch ein Problem für die Frankfurter immer gewesen, wie weit wirkt sich die offizielle Zensur in den Äußerungen aus. Deshalb gehen sie stärker auf private Fragen und nicht auf offizielle Fragen. Die sind auch drin, also eingemischt, aber eben doch vielfach bezogen auf Fragen der Beziehung zu den Kindern, zu den Nachbarn. Auch hier in den vielen Statements immer der Versuch, also wie würden Sie einen Nachbarn behandeln, nicht? Der das und das und das macht. Bitte. Ich denke nicht an die Walensky so sehr in diesem grobigen Statement, sondern in der Möglichkeit, dass ich, die ich vielleicht nicht für außerordentlich liberal halte, aber doch irgendwie was gegen diese Leute unterschwellig haben könnte, dann ausweichen kann, in dieses Schwache zu stellen. Ja. Diese Rubrik sehr häufig vorkommt, schwache Zustimmung. Ja. Dann zeigt das etwas. Wenn man so vergleichbare Fragen heute stellen würde, bist du gegen sollte man Türken, die Kopftuch haben, aus der Universität, also würde kein Mensch sagen, ja, ich bin dafür. Aber wenn man so diese ganz, ganz leichte Zustimmung da anlegt, dann kommt man wirklich nicht raus. Ja. Und deshalb ist diese Frage, also das eigene und das Fremde. Das eigene und das Fremde. Und die gefühlsmäßige Bereitschaft, das deutlich zu trennen, was das eigene und das Fremde ist, was die Wir-Gruppe ist und was die andere Gruppe ist, eben doch ein durchgängig ethnozentrisches Bild, das sich in allen Gesellschaften hält, ich will gar nicht sagen durchsetzt oder mehrheitlich verbreitet ist, aber hält, indem unter bestimmten Gesichtspunkten, und das spielt natürlich in Sachsen-Anhalt eine Rolle, das eigene und das Fremde, zu Schuldzuweisungen führt in dem Maße, wie die Krisensituation nicht richtig lösbar erscheint. In dem Maße wird die Wir-Gruppe emotional gestärkt, also wir Deutschen oder wir Amerikaner, was ist ein Quiet American, was ist ein richtiger Amerikaner und sind die anderen? Dieses Element einer Identitätsbildung über den anderen ist es, was in dieser Ethnozentrismus-Skala befragt wird. Und die Identitätsbildung über den Feind nimmt hier eine zentrale Bedeutung ein. Ich habe im Grunde kein, wenn ich alle Feinde verloren habe, wer bin ich dann noch? Und das ist ja sogar, wenn Sie jetzt diese Zeit nehmen, in der so auf höchstem rechtspolitischen Niveau Karl Schmitt die Politik formuliert als das konkrete Erkennbarmachen des Feindes. Wo es keinen Feind mehr gibt, gibt es keine Politik mehr. Das heißt, die gemeinschaftsbildende Funktion des Feindes und die identitätsstützende Funktion einer Ich-Krücke, kann man sagen. Ist bedeutsam. Das hat etwas zu tun mit diesem Ethnozentrismus, der im Übrigen, der im Übrigen immer dann besondere Wirksamkeit hat, wenn die territorialstaatlichen Korsettstangen zerbrechen, an dem das hält. Also überall, wo sie in modernen Gesellschaften den Zusammenbruch des Territorialstaates haben, der ja ursprünglich entstanden ist aus, wenn man so will, aus Toleranzedikten. Nicht? Nicht nur dem von Nord, dem frühesten, wo eine andere Gruppe toleriert wird unter einem bestimmten staatlichen Dach, so, dass man die Gesinnungen nicht prüft, sondern deren Verhalten. In dem Augenblick, wo diese territorialstaatliche Dimension verloren geht, wie in Jugoslawien, in Bosnien, jetzt in Kosovo, werden die alten Stammeserbschaften reaktualisiert als Bezüge für dieses Wir-Gefühl. Also, wenn man so will, wird das biologisiert. Nicht? Also die Albaner, die vorher mit den Jugoslawen und anderen zusammen friedlich zusammengelebt, die Kroaten, die Muslime, die mit Kroaten zusammengelebt haben in Nachbarschaften, entdecken so etwas wie eine ethnozentrische Identität, die vorher gar nicht da war. Und das ist immer Ausdruck einer Umbruchs, einer Krisensituation, in der für die Menschen keine anderen Auswege zu finden sind und sie ihre eigene kollektive Identität im Stammesgeschehen zum Teil werden in Jugoslawien Konflikte ausgetragen, die 700 Jahre alt sind. Die Niederlagen, die Kriegsniederlagen werden aufgerechnet. Serben und Kroaten, die sind Gegenstand eben dieses mörderischen Geschehens. Deshalb glaube ich, dass gerade dieser Ethnozentrismus, das kann ich jetzt ausführlich nicht machen, Ethnozentrismus-Skalen, in denen Valenzen, wie man das nennt, also Gefühlsabstufungen, eine große Rolle spielen in der Befragung. Und diese Gefühlsabstufungen, da haben Sie ganz recht, Gefühlsabstufungen können schwache Zustimmung, kann unter bestimmten Bedingungen starke Zustimmung werden. Also sobald sich die Situation verändert, wird etwas, was subkutan unter der Haut lag, aktualisiert und man erkennt den Menschen nicht wieder. Aber es liegt so etwas wie eine Möglichkeit in ihm drin. Das ist eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, die ungeheure Mühe, die sich Adorno und andere mit dieser Skalentechnik gemacht haben, im Unterschied zur einfachen Interviewtechnik. Nicht? Und diese Skalentechnik bedarf einer hohen, jetzt würde ich sagen, subtilen Interpretation. Also das sind keine Ergebnisse, die platt auf der Hand liegen. Und die bedürfen einer Theoriebildung, die bedürfen einer geschichtlichen Interpretation der Veränderung von Subjektivität. Deshalb ist diese Form der Sozialforschung von der Integration, der Aufnahme, der Verwertung einer neu entstehenden Wissenschaft nicht zu lösen, nämlich der Psychoanalyse. Die psychoanalytische Dimension wird von Horkheimer und Adorno, insbesondere von Adorno, so intensiv aufgenommen wie wiederum von keinem modernen Philosophen. Bloch hat viele Abwertungen gegenüber der Psychoanalyse gehabt, Marcuse doch. Also Marcuse und Adorno nehmen die sehr stark auf. Und zwar gerade im kultur- und gesellschaftspolitischen Teil Freuds, also in dem also klassischen Erkenntnisteil, nehmen sie die in die Interpretation und die Organisation dieser Befragungstechniken mit ein. Weil sie der Auffassung sind, anders ist die Realität der Individuen nicht mehr zu fassen. Man kann ein Menschenbild haben, aber wie die Menschen sich verhalten in solchen Krisensituationen, ist völlig offen. Und dass diese, die vertreten nie, haben nie vertreten, dass alle Deutschen Vollstrecker Hitlers sind. Aber es ist auch nicht zufällig, dass es in Deutschland so gewesen ist. Bitte schön. Ja, meine Frage wäre, inwiefern dieses Problem der Identitätsbildung über den anderen, über den Feind, inwiefern Horkheimer, Adorno und weitere das zurückbeziehen auf das Problem bürgerliche Kultur. Also es besteht ja ein bisschen die Gefahr darin, dass man das ontologisiert, dass man irgendwie zurückgeht und sagt, ja, also in der frühkindlichen Entwicklung meinetwegen ist das erste Identitätserlebnis irgendwie, dass ich jemand anders bin als die Mutter. Ja. So. Ja. Und daraus kann man dann ja irgendwie, dafür kann man den Faden dann ja weiterspinnen und sagen, gut, das ist allgemein menschlich, damit müssen wir irgendwie lernen, umzugehen. Ja, es ist der Vorgang, den Horkheimer in Autorität und Familie beschreibt, ist der, dass allmählich diese Übertragungsinstanz des Gewissens durch die Vaterautorität zerbricht. Dadurch tritt aber nicht eine andere Instanz der Nähe ein. Nicht, er sagt nicht, dass es nur der Vater sein muss, könnte auch die Mutter sein oder andere. Aber es muss ein Näheverhältnis sein, in dem sich die Instanzen bilden. Und eine wesentliche Instanz ist die, dass es so etwas wie eine Gewissensbildung stattfindet. Das heißt also, man kann sagen, die instinktive Reaktion auf etwas, was man nicht tun sollte, oder was man tun soll. Nach Horkheimer und Adorno verschieben sich jetzt also die Instanzen. Wenn man so will, kommt die Triebstruktur hoch und verknüpft sich mit einer Art Über-Ich, mit einer Art Über-Ich, die vom Führer mit also gesetzt wird. Gewissermaßen die Instanz des Über-Ichs, was also diese Gewissensbildung ursprünglich im Subjekt bezeichnet, wird externalisiert auf Figuren außerhalb. Ich habe kein Gewissen mehr, der Führer ist mein Gewissen. Und dadurch kommen also die Triebwerke. Es gibt ein Interview mit Freud. Wilhelm Reich hat also an diesem Problem sehr viel gearbeitet, wo gesagt wird, also im Grunde ist es gar nicht so gut, alles zu wissen, was im Menschen steckt. Weil das ist doch etwas ziemlich Fürchterliches, was an Möglichkeiten im Menschen verborgen ist. Wir müssen darauf Bedacht nehmen, dass die Instanzen, die das kontrollieren, nicht zerbrechen. Und die Ambivalenz dieser kontrollierenden Ich-Instanz hat er vielfältig analysiert, bis in seine letzten Schriften, dass sie gleichzeitig Verdrängung, Unterdrückung, auch Unglück bedeutet. Aber auch natürlich die Möglichkeit eben menschenwürdigen Überlebens. Das wäre noch einmal das Feld, in dem die Bildung der Instanzen sich verschiebt und verändert. Und bei Wilhelm Reich ist es ganz klar, dass diese Frage der Alltagsbezogenheit des Ausdrucks von Bedürfnissen, auch sexuellen Bedürfnissen, die Verklemmungen, die Unterdrückung der Sexualität und die dadurch bedingte Autoritätshörigkeit, auch in dem Maße, wie die eigenen Triebe auch verdrängt, abgeschoben, fragmentiert werden, nimmt die Abhängigkeit zu. Weil wir für den klassischen Freud, dass ich die Instanz ist, die gleichzeitig unabhängig Macht, also Autonomie. Autonomie ist im Ich. Und eine vielfältige Kontrollfunktion hat gegenüber dem Über-Ich, das nicht zu stark werden darf, und den Trieben, die nicht zu stark werden dürfen, oder dem S, was er später als S bezeichnet hat, Groneck. Und was ist, wenn dieses Ich eben nicht mehr die Vernunft garantierende Instanz im Menschen ist? Was ergibt sich da an gesellschaftlichem Umfeld und wer kann das ausnutzen? Sie haben recht, das hat etwas mit einem alten Bild von bürgerlicher Kultur zu tun. Ich werde Ihnen dann in einer der Sitzungen auch einmal einige Essays und Aphorismen des frühen Horkheimer aus der Dämmerung, also auch, auch aus der Pubertätzeit, sind schon diese Bröckelungen, dieses Zerbrechen der bürgerlichen Kultur als eine Art Schockerlebnis auch erkennbar. Bei Horkheimer stärker als bei Adorno. Also noch einmal, nächste Woche am Dienstag findet nichts statt hier und am Mittwoch treffen wir uns wieder.